Ich bild mir ein, Tag aus, Tag ein, du würdest mein, Tag aus, Tag ein. Doch dieser Traum, den ich da träume, ist wohl nur Schaum wie alle Träume. Denn du sagst nein, Tag aus, Tag ein, und wirst nicht mein, Tag aus, Tag ein. Du hast nach mir nicht das Verlangen, wie ich nach dir, wenn du gegangen. Wenn du dann kommst, bild ich mir ein. Jetzt sagt sie ja, doch du sagst nein. Nach mir nicht das Verlangen, wie ich nach dir, wenn du gegangen. Wenn du dann kommst, bild ich mir ein. Jetzt sagt sie ja, doch du sagst nein.